Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sagt sie an irgendeinem anderen der Sommerabende, in irgendeinem anderen der letzten 20 Jahre und bricht einem Krebs den Panzer, als ihr Mann Freunden davon erzählt, dass er in den Westen fahren und von seinem privaten Geld Schrauben kaufen muss für die junge Republik, weil ausdrücklich von ihm verlangt wurde, das Plan soll einzuhalten und das Gebäude, an dem er gerade baut, zum dritten Jahrestag fertigzustellen. In der ganzen Ostzone gibt es keine Schrauben, das ist doch unglaublich, sagt er. Und sie sagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. An irgendeinem Sommerabend, in irgendeinem der letzten 20 Jahre, erzählt ihr Mann einem der Gäste, wie am Ende des Krieges die Russen den Garten zur Pferdekoppel umfunktioniert hatten, wie alles zertrampelt war, wie er damals sogar den Gärtner hat weinen sehen. Das alles sagt er, und seine Frau sagt nichts. Sie wischt sich gerade die Hände an einer Serviette ab, und der Freund, der ja nur das beurteilen kann, was gesagt wurde, bezieht sich darauf, indem er seinerseits sagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und während er das sagt, angelt er sich einen weiteren Krebs aus dem Topf. Hätte es nicht diese eine Nacht gegeben, diese eine Nacht in dem von ihrem Mann eigens für sie entworfenen begehbaren Schrank, würde sie vielleicht noch immer glauben, dass ihr Mann ihr damals, als er ihr den Kaufvertrag für die Unterschrift hinschob, ein Stück Ewigkeit gekauft hat und dass diese Ewigkeit an keiner Stelle ein Loch hat. Noch heute denkt sie, wenn jemand vom Krieg spricht, zuerst an den Krieg, den ihr eigener Körper ausgerechnet damals gegen sie zu führen begann, als die ersten Bomben auf Deutschland fielen. Trotz der immer knapper werdenden Lebensmittel wurde ihr Körper damals wieder alle Vernunft plötzlich fett, während andere, die vorher fett gewesen waren, ihre Schwestern zum Beispiel, durch die Aufregungen und später den Hunger erst schmal wurden, dann dünn und schließlich hager. Die 6. Armee kapitulierte vor Stalingrad, da überkam sie schon am Morgen fliegende Hitze. Wie ein Schnurrbart aus feinen Tröpfchen stand ihr der Schweiß zwischen Lippen und Nase. Der Schweiß war ihr peinlich, aber noch peinlicher war es ihr, ihn abzuwischen. Die Russen marschierten auf Polen zu. Da schwindelte ihr oft mehrmals am Tag, sodass sie sich an Tischecken und Türklinken festhalten musste, um nicht zu stürzen. Und schließlich, die Alliierten landeten in der Normandie, kehrte sogar das Weinen in ihren Körper zurück, besetzte ihn und weigerte sich, wieder zu gehen. Wie ein lange vergessener Gläubiger, der eine Schuld eintreiben wollte, von der sie nichts wusste. Sie, die immer so knabenhaft ausgesehen hatte, stand jetzt allmorgendlich vor dem Spiegel, schwitzte, hielt sich am Rand des Waschbeckens fest, um nicht zu stürzen, wischte die Tränen ab und vermied, das milchige, runde Gesicht anzusehen, mit dem sie keine Erinnerungen teilte. Um vieles Vertraute erschien ihr dagegen das bunte Glas in den Fenstern zur rechten und linken vom Spiegel, das ihr Mann damals eingesetzt hatte, einfach nur, weil sie es sich wünschte. Ihr war es in dieser Zeit so schlecht gegangen, dass sie eine der Nichten hatte bitten müssen, zu ihr zu kommen und ihr im Haushalt zur Hand zu gehen, während ihr Mann in Berlin sein Büro auflöste, die Pläne zusammenpackte und sich um ein feuerfestes Versteck für seine Papiere kümmerte. Wie gut war es, dass der Telefonapparat so dicht neben ihrem Bett in der Nische stand, denn auch tagsüber blieb sie jetzt meistens liegen. Während sie sich den Hörer ans Ohr hielt und von ihrem Mann erfuhr, wer verschüttet, welches Haus eingestürzt und wie eng es unten im Keller war, sah sie die bunten Federn des Vögelchens, das auf ihrem Balkongitter angeschmiedet saß, und hinter dem Vögelchen das blätterlose Geäst der Bäume und durch das Geäst der Bäume hindurch das glitzernde Märkische Meer. Erst nach der Schlacht bei den Seeloer Höhen hatte sie die Nichte zu Verwandten im Westen geschickt, um sie vor der Begegnung mit den slawischen Horden zu bewahren. Sie selbst hatte sich mit den letzten Vorräten und etwas Wasser im begehbaren Schrank hinter der doppelten Tür eingerichtet. Und dann war der Russe gekommen.